Kundgabe 2925. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.10.1943. Überwindung der Fehler und Mängel. Kampf und Sieg. Es ist kein geistiger Fortschritt zu verzeichnen, wenn der Mensch nicht bewusst an sich arbeitet, das heißt, mit allen Kräften danach strebt, vollkommen zu werden. Er ist zwar schwach und wird aus eigener Kraft nicht vermögen, seiner Mängel und Fehler ledig zu werden. Jedoch, er muss sich selbst erst erkennen und dann in der Erkenntnis seiner Fehler und seiner Schwächen die nötige Kraft anfordern von Gott, um jene zu überwinden. Er darf sich nicht willenlos treiben lassen. Er darf nicht untätig bleiben, wo er die Widerstandskraft aufbringen soll, die ihn zum Sieger werden lässt über seine Schwächen und Mängel. Es ist dies der Kampf, ohne den kein Mensch zur Höhe gelangt. Es ist dies geistiger Fortschritt, dass der Mensch sich selbst besiegt, dass er mit Erfolg an sich arbeitet, dass er sich wandelt und die Fehler ablegt, die ihn zu einem unvollkommenen Wesen stempeln. Denn dazu geht er seinen letzten Erdenlebensweg im freien Willen, dass er gegen alle schlechten Triebe, die er mitgebracht hat, in seine letzte Verkörperung ankämpft, dass er strebt zur Höhe, zur Gottähnlichkeit. Und dazu wurde ihm der Verstand, die Gabe des Erkennens gegeben, dass er sich selbst Rechenschaft geben kann, wie weit sein Wesen, sein Handeln und Denken dem Willen Gottes entspricht. Streng und ohne Beschönigung soll er an sich Kritik üben. Er soll alles tun, was seiner Seele zum Heil gereicht. Und dazu gehört die innere Betrachtung über seinen Wert und Unwert. Er muss Gott zugewandten Blickes sich selbst zu formen suchen, um ein Ebenbild Gottes zu werden. Und er muss wissen, dass die Fehler und Mängel eines Menschen Hindernisse sind, um in Gott Nähe zu kommen. Folglich muss er, so er Gott anstrebt, diese Fehler vorerst beseitigen. Und er muss in der Erkenntnis seiner Schwäche Gott innig anrufen um Beistand. Er muss Kraft anfordern zu seinem Umgestaltungswerk. Und er muss wollen, dass er Gott ähnlich werde, dass er alles Ungöttliche ablege und über alle Schwächen und Fehler den Sieg gewinne. Diesen seinen ernsten Willen achtet Gott und er lässt ihm auch die nötige Kraft zugehen und gibt ihm Aufklärung, wie er diese Kraft nützen soll, um zum Erfolg zu gelangen, um fortzuschreiten in der Entwicklung, um zu reifen an seiner Seele und als Sieger hervorzugehen über sich selbst. Amen.